was ihr gar nicht sagt. Ihr werdet es niemals schaffen. Wir sind euer größter Widerstand. Aus dem Mund schmeißt ihr Steine. Der linke Pöbel, der ist immer da. Was wollt ihr von uns hören? Ja, wir scheißen auf die Jagdfahrt. Viel Feind, viel Leer, setzen uns gegen euch zur Wehr. Viel Feind, viel Leer, legt uns am Arsch, wenn ihr was wollt, kommt her. Ausbesuche von der Staatsgewalt, Überwachung jeden Tag. Habt ihr mal wieder nichts zu tun, werdet ihr wieder angeklagt. Der Staatsschutz macht auch freundlich, die Polizei dein Freund und Helfer. Ohne euch, da geht's mir besser, ich helf mir lieber selber. Viel Feind, viel Leer, wir setzen uns gegen euch zur Wehr. Viel Feind, viel Leer, legt uns am Arsch, wenn ihr was wollt, kommt her. Leute, die in den eigenen Reihen, die nur Scheiße labern, wir werden euch nicht verzeihen. Ihr seid für uns so Spalter, ihr seid der letzte Dreck. Wir hassen euch, ihr Wichser, wir hoffen, ihr verreckt, ja, dass ihr verreckt. Viel Feind, viel Leer, wir setzen uns gegen euch zur Wehr. Viel Feind, viel Leer, legt uns am Arsch. Wenn ihr was wollt, kommt her! Viel Feind, viel Leer, wir setzen uns gegen euch zur Wehr. Viel Feind, viel Leer, legt uns am Arsch. Wenn ihr was wollt, kommt her! Wenn ihr was wollt, kommt her! Wenn ihr was wollt, kommt her! Viel Feind, viel Leer!